Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: mehr Sound als Song, Klangdesign als Stilmittel. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Spaceman aus dem Jahr 1996 von einer Formation namens Babylon Zoo. Hier ist die Frage: Was hat den Hit damals gemacht? Waren es die abgefahrenen Stimmeffekte, die Tempoänderung oder der Song an sich? Klangdesign hat sich dank moderner Computertechnik immer mehr in die Popmusik vorgearbeitet und ist daraus heute nicht mehr wegzudenken. Heute im Soundcheck geht es um stilübergreifende Aspekte, in denen Klangdesign einen äußerst dominanten Charakter hat. Zum Beispiel der nächste Track von den Kölner Computerjockeys, der um das Geräusch von Ping-Pong-Bällen herum entstand, die in diesem Stück ganz klar die Hauptrolle spielen. mehr Effekt als Song, das war My Bloody Valentine mit To Hear Knows When, die irgendwann mal als Gitarrenband angefangen haben, um sich dann als transzendente Effekt-Elektronik-Formation aufzulösen. Das hier kam von 1991, My Bloody Valentine mit To Hear Knows When. Mehr Sound als Song, das gab's immer schon. Richtig Chartmusik wurde das allerdings so richtig in den 80ern. Nur musste sich damals der ausführende Künstler und Produzent dafür noch eine Menge Kritik gefallen lassen. So auch Paul Hardcastle, der 1984 mit 19 eine Art Klassiker der Sampling-Technologie auf den Markt brachte und sehr erfolgreich war damit. Heute lacht man über diese Stimmen- und Stottereffekte, die Mitte der 80er nur denen vorbehalten waren, die das Geld für die damals unerschwingliche Technologie hatten. Während gleichzeitig diese Effekte heute schon fast zur Standardausrüstung eines PCs gehören. Ja, die Zeiten ändern sich. Hier ist Paul Hardcastle. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. 700 enemy troops were killed last week in that sensitive border area. Throughout all of South Vietnam, the enemy lost a total of 2,689 soldiers. Einer, der in den 80ern schon sehr fortgeschritten mit verfügbaren Technologien arbeitete, war Curtis Mantronic. Vordergründig Elektro mit Rap-Einflüssen und hintergründig ein Könner des Klangdesigns. Bevor er sich eher den souligen Klängen zuwandte, war Mantronics Vorreiter der Effekt-Dance-Music, wie wir sie heute kennen. Nur 1986 hatte der New Yorker mit seinem Sound die Nase vorn. So richtig losgegangen mit dem Klangdesign in der Pop- und Clubmusik ist es Mitte der 90er und das auch unabhängig von Stilen wie Techno und Ambient. Besonders die Franzosen haben hier auch Akzente gesetzt. Leute wie Daft Punk, Air, Etienne de Crécy und auch Alex Goffert haben vertraute Klänge, die klingen wie richtig eingespielt, verbunden mit melancholischen Roboterstimmen. Hören wir Alex Goffert mit Moving Fast Man. I am the moving fast man.

Das britische Dub-Syndicate, das neben ihren Dub- und Reggae-Klängen auch immer prägnante Klangdesign-Elemente in ihren Sound integriert hat. Dieser elektronische Stimmeffekt macht gerade dieses Stück recht einzigartig. Dub Syndicate mit Mafia. Zu Dub als Klangdesign-Musik der ersten Stunde komme ich später noch einmal zurück. Jetzt zu einer Gruppe, die es immer schon gut verstand, Geräusch perfekt zu integrieren. Die Rede ist von den einstürzenden Neubauten mit Ich Bin's auf ihrer LP 5. Auf der nach oben offenen Richterskala scheint ihnen die Vertonung eines Albtraums gelungen zu sein. Und damit hat die Gruppe 1987 in Sachen Klangdesign klare Akzente gesetzt. Ich trinken kann, ich weiß meine Zunge und trinke, was ich kann. Öffne eine Tür. Mach nicht auf, mach nicht auf, mach nicht auf. Leer, ich bin leer, ich höre nichts. Keine Nummern, keine Zahlen. Ich bin das Freizeichen. Ich bin schreit mich an. Ich bin nichts von uns drin. Ich bin nichts wie raus aus diesem Traum. Ich bin ja, ja, ja. Mach nicht auf, mach nicht auf, mach nicht auf! Leer, ich bin leer, ich bin nothing leer, ich bin die reine Leer, ich bin geworfen, offenbar, ich bin nichts als Licht, ich bin null Komma nichts, ich bin ein neuer Tag, irgendwo, nur nicht hier, ich bin irgendwo. Öffne eine andere Tür, mach nicht auf, mach nicht auf, mach nicht auf! Nicht leer, ich bin leer, ich bin nothing leer, ich bin. Leere Menge, ich bin ohne Elemente, leere Menge, ohne Elemente, ich bin alle Elemente in Aufruhr bringen, ich bin ein Wesen sacken, ich bin Feuer anfachen, ich bin jetzt schwimmen in diesem Zimmer. Mach mich auf, mach mich auf, mach mich auf! Mich auf dem Weg. Ein Beispiel, wo Klangdesign gleichberechtigt neben traditionellen Instrumenten steht, kommt aus Weilheim von der Gruppe No Twist. Was als Indie-Gitarrenband angefangen hat, ist mittlerweile zu einem Hybrid aus Bandsound und kratzigen Computer- und Percussion-Sounds geworden. Verantwortlich genau für diese Sounds ist Martin Gretschmann, den wir im Anschluss mit Konsole hören. Today, I will step out of your The No Twist mit Pick Up the Phone und Konsole mit 1400. Er war übrigens einer der Soundtüftler, die beim letzten Björk-Album mitgewirkt haben, wo das Klangdesign eine Rolle spielt. Björk aufgeschlossen wie kaum eine andere Sängerin für die Moderne, schafft mit ihrer bezaubernden Stimme den Bogen zwischen abstrakten Samples und Songs wie kaum eine andere Sängerin und läutet damit als eine kommerziell erfolgreiche Künstlerin die Ära des Klangdesigns 2000 ein. To that hidden place, that we go to that hidden place. Hören wir bis zu den Nachrichten noch die dänischen Future Free, von denen ein Mitglied auch am letzten Björk-Album beteiligt war. Klangdesign pur, aber mit Wellness-Effekt. Future Free mit Frisk. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.